city, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Jule, was ist das hier? Ich weiß nicht, was du meinst. Jule, warum kommt dieser beschissene Scheiß-Helikopter jetzt? Den habe ich bestellt. Fliegen wir damit jetzt zum Studio? Ja. Yeah. Na gut. Also ich auf jeden Fall. Ob du mitkommst, weiß ich noch nicht. Warst du denn noch lieb und artig? Jule, was ist das da auf dem Boden? Das sind deine Freunde. Ich dachte, ich lade sie mal ein. Jule, da sind Zombies. Ja, deine Freunde. Alter. Guck mal, der eine sieht voll süß aus. Der sieht voll scheiße aus. So, komm jetzt hier. Mann, ja, doch. Der andere ist, guck mal, der macht so komische Geräusche. Ich glaub, der mag dich. Ah, ey. Ich glaube, ich bleibe im Helikopter. Jule, ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum wir nicht einfach wie ganz normale Leute einfach in diesen beschissenen Stream reinstarten können. Ja, weil du 0815 bist, aber ich bin 007. Und deshalb muss ich hier mit Helikopter ankommen. Ja, kannst du dich mal beeilen? Wir müssen jetzt auch mal langsam ankommen. Jule, immer wir sind schon lange da. Wir haben sogar schon die Tür zugemacht. Du so ewig. Also echt. Ey, das geht auf keinen Fall so weiter. Das geht alles auf keinen Fall so weiter. Das haut nicht mehr hin. Das geht einfach. Freut sich über den tollen Einstieg. Naja, ich möchte übrigens daran erinnern, dass ich Jule 007 und du Rio 0815 bist. Das hast du gerade schon gesagt. Da war es auch schon nicht lustig. Ach doch, ich fand das toll. Nee, der Witz verliert ihr mehr an Witz, desto öfter ich ihn höre. Meine Witze, ja, das war wenigstens ein lustiger Witz. Du machst immer total die schlechten Witze. Und bist auch der Einzige, der darüber lacht. Das stimmt überhaupt nicht. Warte, ich habe ja, für solche Sachen habe ich ja vorgesorgt. Zum Beispiel lacht überaus, Gott, mein ganzes Soundboard ist durcheinander. Wo ist denn, ich finde, ach da. Du bist total toll vorbereitet. Das Eichhörnchen lacht immer so süß im Hintergrund. Heute ist übrigens der 22.03.2012. Es ist kein Porncast. Kein Porncast mit Jule. Hallo Jule. Hallo Rio. Sind wir eigentlich gleich laut? Das habe ich noch nicht gefragt. Ja. Ach ja. Ja. Ich glaube, wir sind. Ja, sehr schön. Nein, ich höre mittlerweile nicht den Sound. Und mein Soundboat habe ich. Boot? Boot, du hast ein Soundboat. Boot. Ja, Boot. Habe ich deaktiviert, weil das war nur eine Testversion. Dieses Morph-Ding. Aber es war schön, oder? Naja. Naja. Das war schon schön. Ich weiß, du bist ganz leicht zu überzeugen und zu beeindrucken, aber ich nicht. Ich fand, das war schon gut gewesen, muss ich sagen. Also ohne Scheiß, ich fand das echt nicht schlecht. Deshalb Habe bist du ich. der Rio 0815. Ich finde das Der war lustig. zum dritten Mal war der jetzt. Ey, es gibt Sendungen, da tust du einen dummen Spruch und dummen Witz nacheinander bringen, ja? Aber das sind alles verschiedene, das ist ein Unterschied. Ach, das ist überhaupt gar nicht wahr, die sind alle gleich doof. Ja, das mag sein, aber es sind verschiedene Witzstrukturen. Ja, das Ja, eine aber ist es sind mehr alle so gleich etwas. doof, das ist egal. Unterm Das Strich sind stimmt die alle nicht. gleich doof. Das stimmt nicht. Wo sind meine Schnupfenkapseln jetzt? Ich habe mir doch. Wo habe ich denn die Schnupfenkapseln jetzt hingetan? Ich habe da extra neue gekauft, weil die anderen ausgegangen sind. Boah, ist das Leben ungerecht. Ich bin auch heute Ewigkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend gefahren. Das war auch Warum denn? schon Ich denke, du geil. bist tot. Ich denke, du Nein, bist. noch nicht, Jona. Nein, da hat sich der Diese Buhu verarscht. freudschen Versprecher und diese Wunschvorstellung. Da hat der Buhu dich einfach verarscht. Nein, ich dachte, du stirbst. Ich höre hier Nein. ständig so: Oh, ich kann heute nicht lange. Ich sterbe. Ich bin sterbenskrank. Ja, bin ich auch. Ah, da sind sie. So, ich ne. Oder, du jammerst mir immer das Ohr voll, ja? Kennst du das? Das ist permanent der Boxershort, aber nur vom Arsch runter rutscht und nicht vorne. Kennst du das Problem? Wenn Das ist echt was machen? scheiße. Nochmal. Wenn was passiert? Ich sagte, kennst du das Problem, wenn permanent der Boxershort vom Arsch runterrutscht, aber sonst von nirgendwo anders und du auf einmal plötzlich mit einem blanken Arsch da stehst und ich weiß warum? Nein, das hatte ich noch nicht. Nicht? Nein. Warum hast du sowas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal ein Zäpfchen. Ja? Ich habe mir gedacht, heute nimmst du mal während der Sendung live ein Zäpfchen zu dir. Steckst du dir das in den Po? Ich weiß, kennst du auch andere Zäpfchenarten? Kommt drauf an. Du kennst andere Zäpfchenarten. Also ich Kann sie, kenne nur man kann die. sich Zäpfchen überall hinstecken, wo man will. Ob sie dann nützen, ist wieder eine andere Sache. Ja, auf jeden Fall nehme ich jetzt zwei von den Gelomythol. Also, hinten. Na, ich nehme die Oral. Ich nehme das Zäpfchen Oral. Was sind denn Schnupfenkapseln? Schnupfenkapseln sind 200 Milligramm hochdosiertes Eukalyptus. Davon nehme ich am Tag ungefähr 8 Stück. Das heißt, ich gebe mir die volle Dröhnung Eukalyptus. Das habe ich doch erzählt, wie ich dann halt wie ein Koala aus allen Körperöffnungen rieche. Und wie ich mich dann halt hier so baummäßig auch irgendwie an. Habe ich Wie doch der erzählt. Baum, wie der Baum. Ich sagte. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wie ich mich dann so an einem baummäßig. Diese anderen Bäume. Und außerdem, natürlich, selbstverständlich hilft das. Der Chat sagte gerade, das würde nicht helfen, diese Kapseln. Das ist totaler Quatsch, die helfen wirklich. Also gegen die Nase, dass die halt so zu ist, das hilft. Ja, okay, wir können jetzt eine Grundsatzdiskussion über Eukalyptus in der Dosierung führen. Wenn ich, ja, einer der erlesensten Gegner der Esoterik sagt, das Klingst du hilft. eigentlich nur bei mir so komisch, gerade soundmäßig, oder ist das generell so? Also wenn ich bei dir komisch klinge, müsste ich überall komisch klingen. Eben klang das irgendwie komisch. Aber nur bei mir. Ich glaube. Schreibt Explobob. Ich muss gerade mal überlegen. Meditonsin ist natürlich der absolute Witz. Da hat der German Student völlig recht. Meditonsin ist auch so eine homöopathische Pseudoscheiße, oder? Das ist doch hier dieses hochverdünnte Scheißzeug, was überhaupt gar nichts bringt. Hallo Explobob. Ja, aber ich will jetzt nicht über Esoterik reden. Nee, Und will ich ja Homöopathen. nicht. Nee, will ich gesagt, ehrlich gesagt gerade auch nicht. Das hat mich heute schon wieder genug aufgewühlt hier. Hallo Explobob. Wie oft willst du denn jetzt noch begrüßen? Ich sag immer Hallo, ich bin nur nett. Du bist komplett irre, wirklich. Du bist komplett irre. Ja. Darf ich über meine neueste Errungenschaft berichten? Über meine neueste Errungenschaft? Kommt drauf an, was das für eine Errungenschaft ist. Na, ich war ja heute wieder hier so im Internet unterwegs und habe ja heute da in meinem Siechtum genug Zeit gehabt, mir was genauer anzuschauen. Und zwar habe ich mir heute den Ivo Sasek genauer angeschaut. Ivo Sasek. Ivo Sasek ist ein total abgefahrener Freak eigentlich. Der macht immer den AZK-Kongress. Ja, die Anti-Zensur-Koalition. Und ich will jetzt gar nicht hier mit Zeitgeist und Scientology anfangen, sondern der hat so ein wunderschönes Zitat gebracht. Möchtest du mein Lieblingszitat hören? Ja, sehr gern sogar. Ich brenne darauf, dein Wenn irgendein Lieblingszitat Mann, zu hören. danke, wenn irgendein Mann auf dieser Erde für wahre Demokratie gekämpft hat, dann war es Gaddafi. Wer das Gegenteil behauptet, lügt. Aha. Ist das ein saublödes Arschloch? Meine Fresse! Ich finde, das ist schon wieder, das ist so eine Lustigkeit. Ja, und mehr gibt's dann. Ich habe ja gerade die Adresse gelinkt. Mehr gibt's dann bei mir im Blog. Aber ich muss sagen, das ist super. Findest du das nicht auch ein wenig faszinierend? Total. Da findest du das echt nicht lustig, ne? Ach. Was ist los, Ach. Jule? Was ist los? Schlecht Nichts. geschlafen heute? Nein, nein, gar nichts. Nicht? Ich bin Fühlst nur du dich nicht frisch? bei so Typen bin ich nur. Die strafe ich mit Gleichgültigkeit. Das ist schlecht für unser Format, ehrlich gesagt. Ich dachte, das passt. Du tust dich wieder aufregen und gehst auf 180, weil dich alles empört, ja, und ich mach so die Nullsumme. Du So meinst von die wegen, Jull. oh. Du machst die Wie? Jull-Summe. Ja, genau. Ein Jull-Summenspiel. Ja, aber bevor du jetzt hier irgendwelche Demaskierungen von irgendwelchen No-Name-Zeitgeist-Typen machst, solltest du vielleicht mal die Klargestellt-Folgen hochladen und die Kein-Porncast-Folgen veröffentlichen. Ich habe doch gesagt, dass ich heute Nacht einmal komplett geupdatet habe. Habe ich das nicht gesagt? Ja, aber sie sind nicht in deinem Blog. Ich weiß ja nicht, was du für eine Vorstellung hast, was für ein Upload ich hier habe, ja? Aber du sprichst gar mit mir, nicht mit Jakel. Ich bin hier nicht der mit den 10 Mbit ab oder so. Ja, Ich habe noch hallo, ich nicht mal bin hier ein mit Mbit ab. den Tausenden. Ja, down. Aber Stimmt. nicht ab. Ja, und was hast du ab? Habe ich doch gerade gesagt. Hab Ein. dir zugehört. Ein. Ja, und Jakel hat 10. Ja, aber dann musst du halt mal das machen, was der Jackal gemacht hat, nämlich hier Kabel und so. Ihr wohnt doch in der Nähe, da kann man doch davon ausgehen, dass ihr die gleichen Möglichkeiten habt. Ja, wir wohnen richtig in der Nähe. Wir wohnen so nah dran, wenn der das WLAN richtig ausrichtet, aber da habe ich hier vollen Empfang. Ja, wir könnten eigentlich auch ein Kabel von Fenster zu Fenster legen. So nah wohnt er dran. Dann mach doch mal Jackal. Ja, das sind weit, weit, weit über 50 Kilometer. Wahrscheinlich schon eher 70 oder 80. Boah, das Ah, ist aber 40, total 40 weit. Kilometer. Ja, okay, 40 Kilometer. Ne, 40 Kilometer ist nix, ne? Ne, ist gar nix. Nee, Ist nix. 40 Kilometer ist auch nichts. Nö, dann lauf die doch mal. Ja, kein Problem. Ja, Wenn du, okay. ich lauf die 40 Kilometer zwischen dir und Jackal und du die 200, die zwischen uns liegen. Das sind auch mehr. Oder 300. Oder Ja, 400. 2,50 Oder wahrscheinlich, 1000. ja. Ne, 2,50. Ne, Ja, aber aber. du willst mir doch nicht. Du bist mitten im Ruhrgebiet, da kann man doch davon ausgehen, dass du noch eine bessere Internetleitung bekommen kannst. Okay. Nein, gibt es für mich hier so nicht. Ich meine, was genau soll ich jetzt tun? Ich könnte Occupy ISP machen oder so. Warum? Damit die mir eine bessere Leitung hier legen. Könntest du aufhören, da so rumzuklicken? Danke. Klicke überhaupt nicht. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Das Mausklicken kommt wahrscheinlich gerade von deiner Echo-Verleihung, die du gerade guckst. Nee, die habe ich ausgestellt. So. Außerdem bist du derjenige, der in das Mikro röchelt, ja, sich die Nase putzt. Da darf ich ja wohl mal kurz hier zeitig eine Maus klicken. Ja, will ich jetzt mir gesagt haben. Ja, darfst du. Aber nur kurz. Zeitig. Kurzzeitig. Was meinte denn jetzt der Jackal mit Tabuthema? Ich glaube, Jekyll ist ein Tabuthema, was ich aber jetzt auch schon 1.835.000 Mal gesagt habe, aber, ja. Ja, das ist Jekyll, das ist Tabuthema. Ich dachte, ich darf den nur nicht dissen. Ich habe gerade übrigens festgestellt, während ich meine neue Zigarette gedreht habe, dass meine andere Zigarette im Aschenbecher drin liegt und vor sich hin qualmt. Aber ich Tja. krieg schon Alzheimer. Mann, du. Hast du heute übrigens spezielle Themen eigentlich? Wir können uns über die Arschlöcher des Internets unterhalten. Die Arschlöcher des Internets. Ja. Sagt dir der Dann. Begriff nichts? Nee, die Arschlöcher des Internets, Die die kenne ich gerade nicht. Arschlöcher. Nee, kenne ich nicht. Also ich kenne Der viele. Jackal hat sich heute bei Twitter als ein Arschloch des Internets geoutet. Ja. Weil, also, Das ist ja Top-Thema. du hast hier echt nichts mitbekommen. Nein, Sven Regner ist heute Top-Thema auf Twitter gewesen, weil die Twitter-Gemeinschaft heute mal wieder Lust hatte, sich auf irgendeinen No-Name einzuwerfen und dann den zu dissen und zu shitstormen. Weil Sven Regner, das ist so ein, und der hat so Bücher geschrieben wie Lehmann und macht Musik mit Element of Crime und so, der hat halt bei Bayern Rundfunk sich über das Urheberrecht aufgeregt und hat da halt seine nicht sehr umfangreiche Meinung geäußert und sich darüber beschwert, dass Google, also sprich YouTube, sich mit der GEMA nicht einigen kann und nicht für die Musik bezahlen will und wie halt böse die und wie gemein doch die Künstler sich behandelt werden, weil niemand für die Kunst zahlen will. Und daraufhin wurde halt riesen Thema gemacht. Ja, weil der halt nicht so ganz verstanden hat, dass man ja eigentlich aus dem Internet auch noch andere Sachen machen kann, außer halt jetzt hier zu bezahlen und bla bla bla. Und da hat dann irgendeiner bei Twitter dann geschrieben, so hat die dann als Arschlöcher des Internets bezeichnet, die sich gegen den Sven Regner ausgesprochen haben. Und der Jackal hat geschrieben, er wäre einer. Ich habe gesagt, ich kann nie verstehen, warum sich Twitter immer solche No-Names aussucht und sich dann mit denen beschäftigt, weil ob jetzt ein Element of Crime-Sänger irgendwie seine 0,002 Cent von YouTube kriegt oder nicht. Trompeter, Trompeter. Nein, es ist kein Trompeter. Er ist Sänger, Gitarrist und Trompeter der Ach Gruppe so. Element of Crime. Und außerdem ist er Romanautor. Ja. Der hat Ja. den Lehmann-Film ach, wo Christian Ulmen mitspielt, hat der das Drehbuch und das Buch geschrieben. Das mag ja alles sein. Und wo ist jetzt sein Punkt? Ich habe seinen Punkt nicht verstanden, jetzt gerade ehrlich gesagt. Welchen Punkt? Den Punkt von Sven Wegener. Er heißt Regener mit Richard Regener am meinte ich Anfang. ja. Ja, Ja, Wegener meinst ist ein den anderer. Punkt? Ja, was ist sein Punkt? Was ist jetzt sein Ei, Problem? dass Künstler als uncool gelten, wenn sie sich Ja. für Urheberrechte einsetzen, dass sich aber Künstler für Urheberrechte einsetzen müssen, weil sie machen ja die Musik und die Kunst nicht für umsonst und weil sie da so lustig sind, nämlich weil sie davon leben wollen und das nicht können, wenn die Videos kostenlos im Internet zugänglich sind und keiner dafür zahlen will. Moment, sagt jetzt wer? Sagst du das jetzt? Nein, Dass die sagt Sven sonst. Regener. Ah, das Und war der Artikel. Jetzt habe ich das verstanden. Ja, das war weil der der halt so Artikel keine großartige bei. Ahnung hat davon, dass zum Beispiel hat einer jetzt in so einem Blog geschrieben, das Internet ist ja kein Plattenladen, nämlich ein Radio- und Fernsehsender, bla bla bla, dass der halt noch keine Ahnung davon hat im Grunde, wie man mit den neuen Medien ganz neue Türen geöffnet bekommen hat. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, okay. Ich habe jetzt gerade auch den Artikel hier, das mit man pinkelt uns ins Gesicht. Das mag Genau. der wahrscheinlich oder so. Ja. Golden Shower. Ja, und da war heute Shitstorm bei Twitter, oder was? Ja, die haben sich dann ständig auf den eingeschossen. Aha. Ich wollte übrigens klarstellen, dass ich nicht auf den Besuch angespielt habe. Nämlich, während du zu mir läufst, laufe ich ja die 40 Kilometer zum Jackie und ich brauche wahrscheinlich für die 40 Kilometer doppelt so lang wie du für meine Strecke. Also nur damit es klar ist. Wenn die Entfernung zwischen Jule und Rio 200 Kilometer beträgt und die Ja. Entfernung zwischen Jakil und Rio 40 Kilometer, wie lange dauert es dann durchschnittlich in einer proportionalen Steigerung, bis wer da ist? Ich brauche trotzdem doppelt so lang, weil ich ja auch so doppelt langsamer gehe als du. Aber wir machen das alles gleichzeitig, also wir werden uns nicht antreffen, wenn wir in den unterschiedlichen Bundesländern sind, wollte ich nur sagen. Wie sollten wir uns auch da. Okay, Regener. Ich wollte nur klarstellen, dass ich hier keine Tabuthemen aufgegriffen habe. Weil so meinte ich das nicht. Ja. Gut. Ja, Sven Regner. Der hat halt nicht so viel an. Das ist halt ein, irgendwie, der ist Ende 40 vielleicht. Der hat Der hat halt nicht so so viel keine an. große. Doch, der hat viel an, aber der hat halt nicht so viel Ahnung, ehrlich gesagt. Und was macht das böse Twitter? Stürzt sich auf den armen Kerl. Und ich verstehe, ich habe das auch schon nicht bei dem Heveling verstanden und bei den anderen, warum solchen Idioten dann auch wirklich ja so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Kein Hahn kräht nach denen, aber nur Twitter macht da einen Tag lang hier hoch und runter, bla bla bla. Aber man sagt mir gerade, das nennt man Trolling. Ja, aber ich finde das, also, ich bin kein Troll. Also mit dem Hebeling fand ich, das fand ich alles schon gerechtfertigt. Ich meine, ich kann mich jetzt hier, ich kann mich jetzt hier aber nicht über Regner kann ich jetzt überhaupt gar nichts sagen. Ich habe das jetzt gerade nicht so mitbekommen, ehrlich gesagt. Das lag auch daran, weil ich heute Twitter abstinent eigentlich gelebt habe. Ja, deshalb hast du Weil ja auch immer geantwortet, wenn man die geschrieben hat. ja, das ist ja was anderes. Wenn man mich anschreibt, antworte ich. Dafür muss ich aber nicht meine ganze Timeline lesen. Ja? Es gibt so etwas, das nennt sich dann Push. Und dann gehe ich auf Ja. die Menschen, beantworte die und gehe wieder weg. Ja, aber Rio, mein Rio, Abstinenz ist gar kein Twitter. Das heißt, man macht Twitter aus und guckt es ein paar Ja, ich Stunden mach nicht an. Twitter aus. Ja, ich mach Twitter aus und gucke es ein paar Stunden mit dem Arsch nicht mehr an. Das Ja. nennt man Abstinenz. Könnten wir bitte vielleicht ganz kurz über meine neuen Kalendersprüche kurz reden? Hast du denn schon deine Demaskierung? Das Thema hast du abgehakt? Das Thema Demaskierung habe ich abgehakt. Ich habe es gelinkt, ich habe kurz drüber gesprochen. Ja, das habe ich abgehakt. Du willst nicht noch was dazu sagen? Ja, außer dass ich daran arbeite, klarzustellen, dass Scientology und Zeitgeist ein und dieselbe Organisation ist. Aber das hatten wir doch jetzt auch schon ein paar Mal. Gut, dann darfst du jetzt über deine Kalendersprüche reden. Okay. Geld macht nicht arm. Des Kleinmantras Sonnenschein, Channeln und Raja sein. Siehst du eine Kuh am Firmament? Sei sicher, du hast genug gedämpft. Besinne, winke mit dem Feigenblatt. Sinn, es hat. Die sind nicht besonders gut. Wollte ich so sagen. Ja, meinst du, die wären, wenn sie echt wären, besser? Ja. Nee. Es gibt richtig gute Kalendersprüche. Ja, genau, Ich es glaube, du gibt gibst dir richtig. einfach keine Mühe. Bitte? Du gibst dir keine Mühe. Ich habe mich heute übrigens verlaufen. Wie, du hast dich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. Von Ich bin. deinem Wohnzimmer zu deiner Küche oder wie? Nein, ich war doch heute draußen, ja? Was Im hast du wahren gemacht? Leben. Was hast du Ich war heute gemacht? draußen, im wahren Leben. Was hast du gemacht? Unter anderem war ich beim Arzt. So. Ich war draußen im wahren Leben. Und da bin ich da also, ich war fest davon überzeugt, deswegen habe ich auch getwittert, souveränes Verlaufen bei völliger Orientierungslosigkeit, weil ich habe wirklich gedacht, ich muss da lang und habe mich da mal so richtig schön souverän verlaufen und habe dann mal irgendwann auf den Busfahrplan geguckt und habe dann festgestellt, also zu Fuß ist das ganz schön weit. Das sind ja schon mit dem Bus alleine 20 Minuten. Und bin dann mal völlig in die falsche Richtung aber gelaufen. Das war schon sehr. Und habe dann festgestellt, dass es ganz einfach gewesen wäre. Ja, ich habe nur mich vertan. Der hat mich noch nie verlaufen. Das war das erste Mal, dass ich habe mich auch ein bisschen unwohl gefühlt in dem Moment, ehrlich gesagt. Ja. Aber du bist in deiner Stadt rumgelaufen oder warst du ganz weit weg? Nee, ich bin in meiner Stadt rumgelaufen. Aha. Ja, also das ist wirklich, das habe ich noch nie gehabt. Ich habe wirklich gedacht, es wäre woanders. Aha. Ja, ich habe wirklich gedacht, komm, hier. Ich habe gedacht, komm, das wäre was. Aber nee, war wirklich nicht. Total krass. Ich habe wirklich gedacht, Mensch, Mensch, Mensch, kommst du hier, das ist alles so. Aber nee, war nicht. Ist dir das schon mal passiert, Jule? Nein. Oh nein, man muss bei, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne bei den Städten, in die ich muss, immer nur die Wege, die ich gehen muss. Das heißt, ich weiß von Mainz den Weg vom Hauptbahnhof zur Uni. Das Und ist alles. vielleicht noch von der Uni in die Stadt zu einem Café, wo ich mich getroffen habe. Aber ansonsten habe ich mit der Stadt nicht viel zu tun. Ich kenne auch von meinem Dorf nur die Straßen nach draußen. Nur die Hauptstraße. Nur die Straßen nach draußen. So. Ich muss übrigens lachen, als ich gerade nachgelesen habe, dass Jackal davon ausgeht, unsere Kinder werden irgendwann Höllenviecher. Da wir nie welche haben werden, muss man davon noch nicht ausgehen. Ah, das wissen wir ja noch nicht. Vielleicht so kleine Podcast-Kinder. Auf jeden Fall, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß immer nur die Wege raus und rein. Ist ja auch am einfachsten. Und halt, wo ich hin muss. Und wenn ich, wo ich hin muss, wo ich noch nicht weiß, wo ich noch nicht war oder so, dann gucke ich vorher nach. Verstehst Wo du? guckst du danach? Ja, ich verstehe das, aber wo guckst du danach? Ja, bevor ich losgehe. Dann im Internet. Es ist Und doch wo ein. guckst du dann danach im Internet? Ich habe das auch versucht heute. Wo guckt man denn da bitte Also, nach? so, würden wir uns irgendwann mal zum Kaffee treffen, ja, was ja nicht passiert, aber was wir. Kann ja mal vorkommen. Könntest du bitte Dann. jemand anders nehmen, mit dem du dich dann treffen würdest? Geht das? Nein, ich wollte jetzt aber dir erklären, dass ich bei Google Maps dann den Weg zur Hölle mir suchen würde und der mir das Achso. dann erklären würde. Und das würde nicht funktionieren mit einem anderen, weil ja nur der Kaffee mit dir in der Hölle stattfinden würde. Ich habe mich mit dem Verstehst Admin in Frankfurt mit Google Maps du? Bei der zweimal Hölle. verlaufen. Nein, zweimal verlaufen. Ja? Google Maps ist der totale Fail. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Das geht nicht. Das ist totaler Scheiß. Ja. Auf jeden Fall gucke ich mir das aber immer an, bevor ich losgehe. Dann druckst du es dir auch aus, oder? Nee, so bin ich nicht, aber ich weiß dann so So ungefähr, wo bin ich ich hin nicht. Wobei ich auch zu denen gehöre, ich bestehe dann auch schon mal, wenn ich dann irgendwo hinfahre und Urlaub mache mit dem Atlas da oder mit dem Stadtführer und so. Habe ich das mal erzählt, wie ich bei der Mitfahrgelegenheit einen Atlas in der Hand hatte, weil der irgendwas wissen wollte, was ich raussuchen sollte, wegen der Abfahrt? Habe ich das erzählt schon? Nee. Okay, der hat mir den Atlas gegeben, ich dann den Atlas in der Hand, ja, und Blätter da drin so. Und irgendwann habe ich, ich weiß gar nicht, was mein Hirn dafür für merkwürdige Sachen vollzogen hat, aber ich habe dann so oben rechts in die Ecke vom Atlas getatscht und habe darauf gewartet, dass das Suchfenster aufgeht. Das war richtig abgefahren. Das war mir auch sehr, sehr peinlich. Ich habe doch schnell umgeblättert ins Inhaltsverzeichnis. Aber ich habe wirklich die Erwartung gehabt, wenn ich da oben hintatsche, dass dann irgendwas kommt. Das war richtig schlimm. Das war ganz schlimm. Aha. Das ist. Fandest du anscheinend nicht witzig, Jule. Dann spiele ich doch einfach mal vielleicht hier, damit wenigstens einer lacht. Du lachst ja auch nicht über meine 0815-Witze. Ja, die sind auch extrem unkomisch. Ja, die sind genauso komisch wie deine gerade. Du musst schon mit bei meinen Witzen lachen und die toll finden, damit ich gezwungen werde, deine toll zu finden. Vorkasse gehen, der Herr. Dann Nee. finde ich auch deine nett. Vorkasse geht im Moment gar nicht, weil ich ja so viel in die Channeler investiert habe, die mir jetzt die ganzen Mantra halt channeln. Das ist schon ganz schön teuer. Ich hätte nie gedacht, dass ein Channeler so teuer wird, aber pff, schon heftig. Aha. Echt heftig. Echt Also heftig. irgendwie haben die alle Echo. Ja, das Also kommt nicht von den dir, aber ich Echo auf sag der ja. ARD. Ja, aber ich mach Ja. doch überhaupt nichts. Ja, ich kann das nicht mehr beeinflussen. Das ist dein Stück der Leitung, nicht meins. Das Du ist dein. knisterst. Cool. Weil ich so schreie, ich schreie überhaupt gar nicht. Ich bin immer voll süß und lieb und total leise und tu keiner Maus was zuleide. Tut mir leid, hat übrigens gestern nicht gewonnen. Das wollte ich nur hier mal sagen. Ich weiß nicht mehr, auf was er sich da irgendwie drauf bezieht, aber nein, er hat nicht gewonnen. Aus Prinzip nicht. So. Oder meinst du die Bayern? Die haben ja gestern ein schlechtes Spiel gespielt. Ist eigentlich der Ryan Burns mal wieder da oder dauert es jetzt mit dem? Hallo? Hallo? Ich glaube, der Rio ist weg. Ich bin immer Süßlockenmähne. Ach, guck mal, da kommt er wieder. Ja, das Echo kommt irgendwie aus deinem Headset, was wahrscheinlich durch die. Oh. Hörst du mich doch? Ja. Okay, in wenigen Sekunden wird sich mein Mac komplett verabschieden. Außer er zieht das jetzt noch eiskalt durch, aber ich befürchte, in wenigen Sekunden verabschiedet sich mein Mac. Das ist ja ein toller Mac. Mein Win macht das nicht. Ja, dein Win kann aber sonst auch gar nichts. Doch, mittlerweile kann der alles. Oder meine Maus hat sich verabschiedet. Was ist denn hier los? Ja, irgendwie wollen die alle mit dir nichts zu tun haben. Dein Mac nicht. Jetzt geht meine Maus wieder. Hä? Das ist ja hier. Das ist eine Scheiße, ist das. Das ist eine Büffelpisse, ist das. Kauft euch nie ein USB-Hub von Lacey. Kauft euch Soll nie. jemand das Hosten übernehmen, wenn du abkackst? Geht schon. Geht schon. Also das mit Mac, das ist irgendwie. Das hat mit dem Mac nichts zu tun. Das ist der USB-Hub von Lacey. Ja, aber der steckt doch in deinem Mac. Das hat doch damit nichts zu tun. Das ist doch das Stück Technik, was hier gerade gefailt ist, was von der Firma Lacey ist, nicht vom Mac. Wenn der USB-Hub sich hier verabschiedet ohne Grund, da kann ich doch nichts für. Ja, aber würde der sich auch verabschieden, wenn das bei einem normalen PC wäre? Ja, da würde der sich auch verabschieden, weil das einfach halt ein beschissenes Scheißstück Technik ist. Ist es denn eine Technik, die man für den normalen PC bräuchte? Es ist ein USB-Hub, Alter. Das ist einfach, damit du aus einem USB-Port zwei oder vier machen kannst. Aha. Ja, das Ich nennt bin sich. aber sicher, der würde bei einem PC funktionieren. Ja, der würde da genauso failen wie unter dem Mac, weil der Mac hat mit dem scheiß USB-Hub ja nichts zu tun. Ne? Wenn die Technik sich in dem USB-Hub entschließt, pass auf, ich mache jetzt hier mal Feierabend gerade, weil ich keine Lust mehr habe, ja, dann macht er das einfach mal so und er zieht das eiskalt durch. Meinst du? Ja. Warum hast du eigentlich dem Netzblockierer gesagt, dass er nicht bei uns mitmachen darf? Was habe ich ihm nicht gesagt? Willst du mich für dich alleine haben? Das habe ich ihm nicht gesagt, Jule. Doch, der hat gefragt, der hätte würde gerne mitmachen. Nee, so hat er hat gesagt, irgendwie Lust auf lustige Leute. Nee, ich habe keine Lust auf lustige Leute. Ich bin Ja, was hat er krank. sich doch auf sich bezogen? Achso, ich wusste nicht, dass er sich selber als lustige Leute zählt. Doch. Achso. Und dann Dann ist das schreibst du was einfach, anderes. sorry, that's a project of Jules and me. Ja. Du bist schon ein bisschen besitzergreifend manchmal. Ja, ich bin besitzergreifend. Ja, Ich manchmal schon. bin eigentlich Patriarch. Aber das muss Ja. man auch sein, wenn man Mantra verkaufen will. Oh, leck mich einer ans Arschloch. Was machst denn du gerade? Oh, Stirbst du? nein, ich habe mich gerade nur auf meinen Stuhl zurückgelehnt. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Und jetzt liege ich gerade mit meinem Pferdeschwanz, also hinten, der am Kopf, auf der Nackenlehne. Was? Du hast einen Pferdeschwanz? Ja. so ein langes Ding. Ja, ob vorne oder hinten, ich trage einen Pferdeschwanz, aber. Was dann auch so rausfährt. Ja, auch Pferd, ja. Das würde ich ja gern mal sehen. Mach mal Nee. ein Foto. Nee, das bräuchte Weitwinkel, der ist mir zu teuer. Mach mal nochmal ein Foto. Bräuchte Weitwinkel, der ist mir zu teuer. Irgendwie so ein 17450er oder so. Echt? Ist Ja, schon dann besorg krass. doch mal. Ja, Ach, jetzt ich schau liegst du in mal. deinem Stuhl so, oder was? Ja, ohne Scheiß, jetzt liege ich gerade so in meinem eigenen Stuhl, ja, und habe meinen Pferdeschwanz zusammengerollt und benutze den als Nackenhörnchen. Und was hast du an? Das, was ich immer anhabe. Das, was ich seit 3 Wochen anhabe. Was hast du denn seit 3 Wochen an? Nichts, ein Hauch von nichts. Wenn ich podcaste, weißt du, dass ich immer nichts trage. Das ist allgemein bekannt. Ja, aber du musst dich doch bei mir nicht ausziehen. Generell, grundsätzlich beim Ja, Podcasten, aber bei mir musst du das nicht. grundsätzlich, Ich nehme dich auch angezogen mit in den Podcast. grundsätzlich nackt und Aluhut. So Aha. wie es sich gehört beim richtigen Podcasten. Hast du die Beine gerade breit auf oder geschlossen? Ich habe die Beine gerade so richtig breit. Geht doch nicht anders, weil mit geschlossenen Beinen, das geht nicht. Aha. Da sollte sich jetzt mal jemand auf den Schoß setzen. Ja, nee. Irgendwie seit. Wow. Seit? Seit letzten Winter ist so eine kleine Motte hier in der Wohnung. Hab ich das schon erzählt? Nein. Nein? Seit letzten. Und die ist. Heute war die ganz schön kess gewesen. Da ist sie gerade hier mal so lang gemottet. Oh. Das hab ich schon erzählt. Da hat der Chat sich doch aufgeregt, dass Motten so eklig sind. Also nicht bei mir. Also nicht mit mir. Aber wem hab ich das denn erzählt, dass Motten. Da hat Gesichtscam doch gesagt, Motten sind total eklig. Ich weiß ja nicht, wo du das alles gesagt hast. Ja, auf jeden Fall hat die hier so ein bisschen rumgemottet und ja, da war die total kess und ist hier so lang geflogen. Und da habe ich mir gedacht, da komm, gibt's hier immer so klein, so eine Böe, weißt du? Ja, gibt's hier immer so eine Böe unter den Flügel, damit sie hier so wieder weggeht, aber die kam dann zu mir geschnarkt. Süß. Süß. Das ist ein Haustier. Das ist meine Hausmotte. Aha. Hast du Ich. noch andere Insekten und Ungeziefer bei dir in der Wohnung? Außer Sparky, die lustige Schabe nicht, nein. Ich dachte, wenn du schon 3 Wochen deine gleichen Klamotten anhast, die wahrscheinlich schon stinken. Na, das ist okay, das geht klar. Das geht klar. Da gewöhnst du, irgendwann riechst du dich selber nicht mehr. Und dann setzt halt das besonders würzige Aroma ein. Das ist dann so, das Entscheidende ist ja, wenn ich dann aus dem Badezimmer wiederkomme, zurück in diesem Raum, ja, dann entfaltet sich ein gewisses. Weißt du, kannst du dir halt vorstellen, wenn du das schon so schmecken kannst, die Luft, ja, so richtig. Auch mit dem Geräusch, weißt Nee, tut mir leid. ja, so ein leichtes Odeuvre. Duft, duft, haben wir gestern gesagt. So war das zwar nicht, aber es war schon So so. passiert es aber, wenn ich auf die Kakerlake trete. Duft, duft. Ne, von wegen. Man soll auf Kakerlaken nicht treten, das weißt du doch. Morgen, ach ja, das muss ich nochmal sagen, morgen Podcast mit Annika. Um 21:30 Uhr. Was machst du denn da für Geräusche jetzt? Ich habe gar kein Geräusch gemacht. Ich habe nur mit der Maus von links nach rechts. Ich wollte gucken, ob die noch geht. Entschuldige. Und da lachst du. Ja, weil sie ging. Entschuldige, wer Das ist, Mac-User-Freund. ja, ich wollte gerade sagen, bei euch Mac-User ist es eine ganz große Überraschung, wenn man tatsächlich die Maus bewegen kann. Ach. Ja, Ihr okay. Mac-User, ihr seid schon total spitze, weil ihr habt immer euch was zu freuen, Das worüber ihr stimmt. euch freuen könnt. Das stimmt. Dass so eine Maus funktioniert und sich hin und her bewegt, kannst auch damit klicken Ja. und was markieren und so. Ja, aber Franina Blütenstaub. Boah, boah, das ist aber ein toller Mac. Das ist geil, oder? Das ist der. Ja, mach ruhig Also, weiter. morgen 21:30 Uhr nach den Seminaren Content Cast. Über Whistleblowing, Transparenz, WikiLeaks und Bradley Manning. Ja, Ich glaube, das wird, Ja. Bei der Ankündigung, darf ich das S in Klammern schreiben? Wo, welches? Ja, bei Content Cast. Content Cast. Ja, bei das S in Klammern. Hast du nicht verstanden, ne? Ne. Dann heißt es Content Cat. Ach so. Das also ich Ja, glaube. vergiss es einfach. Ja, vergiss Ich es. glaube, also wir müssen mal ein ernstes Wörtchen reden. Ich gebe mir den einfach kurz selbst Haben dann. die was an deinen Medikamenten? Irgendwie? Ja. Was machst denn du da gerade? Ich hab mein Bart. Alter, ey, kann ich doch nicht mal irgendwie mein Bart Ey, kratzen? du beschwerst dich, wenn ich hier ein paar Mal mit der Maus klicke, ja? Und wenn ich denke, du tust dich gerade irgendwie erhängen, frag und vorsichtig aber mal nachfrage, werde ich hier angemotzt. Ich wollte mir Drama geben. Ficken. Dann gib dir Drama. So, danke. Ja, also, du weißt Bescheid. Also, ihr wisst Bescheid. Morgen 21:30 Uhr. Content Cast. Das ist ein dummer Name, aber im Grunde ist ja die Sendung nur entstanden, weil ihr alle Content bringt, aber total oberflächlich in dem Thema dann immer drin seid. Zumindest, ja, das machen wir morgen. Es wird wahrscheinlich total langweilig, weil es wird echt inhaltlich zur Sache gehen. Aber ich freue mich drauf. Die Annika ist toll. Ich weiß, ich habe einen total erotischen Twitter-Account, sagt der Law Factory. Ja, hat er recht. Ich glaube, der folgt jemand anderem. Vielleicht. Ja. Und sich bei mir beschweren, wenn ich mal einmal mit der Maus klicke. Oh. Wann kommen denn jetzt die neuen Folgen? Ich hoffe, dass während wir hier gerade schon ins Unheimliche senden, sollte es so langsam alles abgeloadet sein, dahin, wo es halt wirklich gehört. Ja, aber tust du das auch mal dann in die richtige Kategorie auf deinem Blog oder muss man das immer noch so suchen? Nee, ich tue es dann auch in die richtige Kategorie und es ist dann bei iTunes wieder da und eventuell ist es dann auch wieder verfügbar. Bei der Toddialog ist dann eventuell verfügbar. Wieder neu. Nachdem er lange nicht verfügbar war, glaube ich, dass er dann nachher irgendwann wieder online ist. Aha. Und die klargestellt Folgen? Welche? Die von 1.0. Die sollten vielleicht mal veröffentlicht werden, bevor 2.0 stattfindet. Das ist der Plan, Jule. Du bist gut drauf. Ja, dann mach doch mal. Du sagst es ja auch schon seit Wochen, ja, dass du das vorhast. Ja. Weniger Mantra, Herr Rio. Weniger Mantra. Weniger Mantra Mehr geht nicht. mehr Audio. So. Nein, nein, nein. So, das war's für heute, oder? Hast du noch ein Thema? Nee, ach, die Motte ist wieder hier am Motten. Du Schön. sollst endlich sterben, dein Gestöhne ist furchtbar. Ich empfehle jedem, der sich darüber beschwert, oben rechts ist immer noch hier das, ja, geklicke Dingen da, wo man halt so hier. Also ich bin fertig, glaube ich. Da, wir sind übrigens deutsche Emo-Twitterer, weil wir immer Hach als Hashtag machen, manchmal. Hash. Ja, hat heute auch. Ich habe heute nämlich. Mir war heute so langweilig und irgendwie habe ich. Neben der Echo-Verleihung habe ich ständig dann Twitter irgendwie verfolgt und das. Ja, du beschwerst dich, wenn ich hier tippe und so. Das war dann so ein Begriff, den fand ich lustig. Hat auch Jarkil geprägt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich halte es mit den Worten von Edward, Edward, Edward, Edmund Stoiber. Genau. Okay, dann tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschö.